spielen, Freund. Deutschland hat den Bock auf neue Flows. Digga, es gibt den Beat und rockt für euch die Shows. Ihr wollt Tokido und Rap besser als der Rest. Dann hebt jetzt alle die Hände und schreit hey, A.S. Deutschland hat den Bock auf neue Flows. Digga, es gibt den Beat und rockt für euch die Shows. Ihr wollt Tokido und Rap besser als der Rest. Dann hebt jetzt alle die Hände und schreit hey, A.S. Ja, 12 Jahre hat es gedauert und jetzt steh ich hier vor euch, für euch. Liebe und Familie, cheer. 64283, Darmstadt Süd, 3 Meilen und 100 Pollen, ne Kilo mit Berner gestylt. Richtig ist schon, meine Nerven sind jetzt bereit. Wir gehen in Position und sorgen für ne Massenschlägerei. Ich komm ne mit Jungs, ich komm nur mit deinem. Mit Caramel Yassini, komm, zieht euch das Internetvideo rein. Hier ist meine Placke, als Zeichen und als Beweis. Und ich schick meine Faust nur noch BZ for life. Denn ich bin echt nicht der Typ, der auf alles scheißt, sondern der Mann, der Regeln und Knochen bricht, wenn man ihn bescheißt. Digga, es killt den Beat und rockt für euch die Shows. Ihr wollt Top-Niveau und Rap besser als der Rest. Dann hebt jetzt alle die Hände und schreit R.A.S. Deutschland, habt ihr Bock auf neue Flows? Digga, es killt den Beat und rockt für euch die Shows. Ihr wollt Top-Niveau und Rap besser als der Rest. Dann hebt jetzt alle die Hände und schreit R.A.S. Mir ist schon klar, dass ich noch nicht alles weiß. Doch arbeite ich jeden Tag weiter, weil mir Gott den Arsch aufreißt. Digga, R.A.S. ist jetzt im Game mit dabei. Ich häng mich rein, weil jeder Tag könnte ja der letzte sein. Brauch nur ein Seierbeat, ein Stift und ein Blatt Papier. Den Zaun meiner Straße und die Liebe meiner Frau, wenn ich friere. Denn ohne meine Homies bin ich ein Nichts. Big Chiller, Kalitos, Abend, mir ist das die kleine Scheiße und Wax. Das sind meine Roots und jeder von ihnen ist echt. Denn sie sind meine Hoffnung und sie sind mein Flash. Hier in Deutschland gebe ich nur den wenigsten Respekt. Denn zu viele Rapper tragen ihr Herz am falschen Flag. Also Deutschland hat den Bock auf neue Flows. Digga, es killt den Beat und rockt für euch die Shows. Ihr wollt Top-Niveau und Rap besser als der Rest. Dann hebt jetzt alle die Hände und schreit R.A.S. Deutschland habt ihr Bock auf neue Flows. Digga, es killt den Beat und rockt für euch die Shows. Ihr wollt Top-Niveau und Rap besser als der Rest. Dann hebt jetzt alle die Hände und schreit R.A.S. Ja, ich bin auf Mastertape und im Mixen von KMK. Bin auf ihr wollt Rap hören und auf dem zweiten Runde Tape. Ich mach es vor und zeig euch allen, wie es geht. Ohne Druck zu arbeiten, um dann einfach nach vorne zu gehen. Freunde, man wird es mit der Zeit schon sehen, wer sich durchsetzen kann und bis zum Ende noch steht. Mir ist es scheißegal, kenn jede Situation, jedes Extrem, jede Peinlichkeit und auch jedes Klischee, ja. Mann, ich hoffe, es gibt Leute, die das hier verstehen. Leute, die meine was fühlen und die Scheiße feiern gehen. Kommt, hebt die Hände, wenn euch das hier was gibt. Das war Digga R.A.S., Darmstadt war zu viel und Peace, also. Deutschland hat den Bock auf neue Flows. Digga R.A.S., kill den Beat und rock für euch die Shows, ihr wollt.